Alles nur Lüge. Thank you. Mondlicht umgibt uns und ich staune über die Schönheit in deinen Augen. Auf deiner Haut goldgelbes Licht umfüllt diese Stille. Wer bin ich? Wer bist du? Wer sind wir? Alles nur Lüge? Ich weiß nur, was du in meinen Augen bist. In meinen Augen. Keine Lüge. Danke, danke.